Affectus singularis, centum nonaginta unus, generalia. Affectus, affectus, maskulin, der Gemütszustand, die Stimmung, der Affekt. Sensus, sensus, maskulin. Die Empfindung, das Gefühl, the sense. Animus, animi. Das Gemüt, das Herz, die Seele. Movere, movio, movi, motum. Erregen, beeindrucken. To move. Motus animi. Die Erregung des Geistes, die Gemütserregung, der Affekt. Mobilis mobile. Mobilis mobile. Mobilis mobile. Unbeständig, wankelmütig. Mobile. Mobilitas, mobilitatis, die Unbeständigkeit, der Wankelmut. Commotus, commotus oder permotus, permota, permotum. Aufgeregt, angeregt, veranlasst. Odio. Commotus. Ebenso. Gaudio. Commotus. Von Hass. Durch Hass getrieben. Durch Freude getrieben. Odio commotus. Gaudio commotus. Gaudio commotus.